D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Kennt ihr vielleicht auch. Man ist im Netz unterwegs, man liest gerade einen spannenden Artikel und obwohl man es eigentlich nicht will, klickt man auf diese Post, die dann meist in kleinen Rudeln unter diesem Artikel oder daneben stehen. Wie zum Beispiel so ein Artikel, über dem als Überschrift prangt: Hausfrau enthüllt Antifaltentrick für unter 5 Euro. Einer meiner Lieblingsartikel. Oder die 20 schockierendsten Fußballskandale aller Zeiten, schon ein bisschen eher. Das Online-Magazin The All hat sich mit diesen spannenden sogenannten Chumboxes beschäftigt und eine komplette Systematik dieser Netzköder vorgelegt. Der Artikel, der erklärt uns, wie diese verteufelten Zeitklau im Detail funktionieren und warum wir nicht anders können, als da drauf zu klicken. Martina Schulte, The All nennt die Dinger ja Chumboxes. Wieso denn überhaupt? Also ein Chumbucket oder ein Chumbox ist ein Ködereimer, in dem Fischreste und Blut schwimmen und der direkt auf das Fresszentrum zum Beispiel eines Hais anspricht und ihm signalisiert, dass er in einen blinden Fressrausch verfallen soll und alles runterschlucken soll, was ihm in die Quere kommt. Und ich finde, das trifft die Sache ziemlich gut, denn diese Chumboxes im Internet mit diesen Trash-Artikeln, die man halt in vielen so Trash-Portalen wie AOL findet, aber auch bei seriösen News-Outlets wie zum Beispiel dem New York Magazine, also diese Chumboxen im Netz, die machen ja genau das Gleiche. Sie lassen sich eigentlich in so eine Art Klickrausch verfallen und du willst es eigentlich nicht, aber du machst drauf. Du machst es trotzdem, ja. Wie das achte Eis an einem Sommertag. So, jetzt ist die große Frage, bevor wir mal zu der Systematik kommen, warum klebt eine eigentlich ja ziemlich lässige Zeitschrift wie das New York Magazine so ein Trash auf seine Seite? Also diese Chumboxes werden ja nicht vom Verlag selber oder vom New York Magazine selber unter dem Artikel platziert, erklärt The All, sondern sie stammen von spezialisierten Firmen wie zum Beispiel Taboola, Outbrain, Adblade oder Content Ad. Und diese Firmen, die haben es in Entwickeln sogenannter Netzköder einmal zu wahrer Meisterschaft gebracht. Und die haben natürlich immer nur eines im Sinn, dich nach der Lektüre eines Posts abzugreifen und zu irgendwelchen anderen Artikeln im Netz führen, also zu denen du eigentlich gar nicht hin wolltest. Und das New York Magazine oder AOL machen das natürlich, weil sie durch diese Chumboxes Geld bekommen. Genau, sie bekommen Geld dafür, also einen bestimmten Prozentsatz von der Gebühr, den der Chum-Verkäufer den Webseiten abgenommen hat, die einen Artikel in so einer Köderbox platzieren wollen, um ihren Traffic zu steigern. Aber man kann sich auch seinen Anteil, oder das New York Magazine kann sich seinen Anteil auch auszahlen lassen. Oder es könnte halt auch kostenlos eigenen Content in die Köder einmal reinwerfen, damit es dann wieder, damit die Artikel vom New York Magazine dann wieder in anderen Chumboxes irgendwo im Netz auftauchen. Und dann, so wird dann quasi immer mehr Traffic produziert. So, jetzt kommen wir mal zur Systematik. Wie funktioniert so eine Chumbox? Wie funktioniert ein guter Fresseimer, der meinen absoluten Killerinstinkt auslöst? Also besteht immer aus 4 bis 8 Fotos samt Bildunterschriften und die sprechen halt immer direkt deinen Klickreflex bzw. dein Unterbewusstsein an. The All meint, eine erfolgreiche Chumbox spreche unsere basalen, libidinösen, elektrischen Sehnsüchte an. Es gebe dabei mehrere Typen solcher Köder, also zum Beispiel obviously erstmal zunächst das sexy thing. Klar. Gucken wir mal in diese Chumbox hier rein. Da klebt rechts oben das Foto von zwei hübschen Frauen in kurzen Shorts, die mit nach hinten gefesselten Armen auf dem Rücksitz von so einem Polizeiauto sitzen. Fesselspiele. Genau. Dazu dann die Bildunterschrift New Rule in New York. Na, also das heißt, Sex sells, die hübschen Frauen könnten vielleicht ganz gut funktionieren. Funktionieren bestimmt ganz gut und man fragt sich direkt, was für eine Regel ist das und will ich die auch haben in einer anderen Stadt? Genau, das Perfide ist halt eben dieser lokale Bezug. Das heißt, die Chumbox, die hat sich über deine IP-Adresse deine geografische Location geholt. Das heißt, wenn es in Köln jetzt zum Beispiel wäre, würde da jetzt irgendwie Köln stehen oder so, damit du halt dann gleich auch nochmal mehr Bezug dazu bekommst. Also es ist nicht nur dieses sexy Ding, sondern auch noch der lokale Bezug. Was gibt es noch außer diesem sexy Thing? Dann gibt es halt das Miracle Cure Thing, also das Wunderheilmittel, ne? Also Bauchfett mit Wundertrick wegkriegen oder hier Mutter enthüllt Antifaltentrick für $5. Dann gibt es natürlich das Celebrity Thing, zum Beispiel jetzt ganz aktuell Cristiano Ronaldo untreu mit Playboy-Model. Will man natürlich unbedingt wissen. Es gibt auch das Pill-Thing, also zum Beispiel hier die Pille, die Milliardäre heimlich schlucken. Dann gibt es das Extreme Body-Thing, das musst du dir hier mal angucken. Das Foto einer muskelpackten Bodybuilderin mit raustretenden Adern und dazu dann die Unterschrift Frauen, von denen du nicht glaubst, dass sie existieren. Da will ich doch direkt die 7 anderen Frauen sehen. Natürlich. Und es gibt also noch viele andere seltsame Sachen. Also zum Beispiel haben die herausgefunden, dass ganz oft auf diesen Bildern irgendwelche auslaufenden, weichgekochten Eier zu sehen sind auf irgendwelchen Schinkenbroten. Das Egg-Thing sozusagen. Das ist das Oozing Egg-Thing. Und müsst ihr euch echt mal angucken, diese Klassifizierung bei The All ist echt total lustig. So, und das Perfide an diesen Dingern ist jetzt tatsächlich, dass diese Chum-Artikel nicht alleine auftreten, sondern im Schwarm. Es sind immer so Boxen, 4, 6, 8. Genau, das heißt, wenn du nicht auf die Frauen anspringst, dann vielleicht auf die weichgekochten Eier. Und wenn du halt da draufklickst, ich habe das mal gemacht, dann kommst du halt an einen noch viel unheimlicheren Ort, wo es halt noch viel unheimlicheren Content gibt. Also die 30 hässlichsten Walmart-Shopper. Und du bist halt immer tiefer in dieses Universum irgendwie reingezogen und der Content wird immer schlimmer. Und The All schreibt hier, hast du vor kurzem mal deiner tiefsten Sehnsucht nachgegeben und bist in das Bild eines auslaufenden, weichgekochten Eis getaucht, das auf dem pickelüberströmten Gesicht von Uma Thurman saß, also auf Into the Chum Pools. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt und einen guten Humor, dann guckt macht euch das mal. Und wenn ihr wissen wollt, wie es Martina Schulte rausgeschafft hat aus diesem Chum-Box-Universum, sie ist immer wieder, immer weiter rein, von Seite zu Seite, immer tiefer ist sie da reingegraben worden. Sie hat es aber tatsächlich rausgeschafft. Ja. Wie? Könnt ihr lesen im Live-Blog auf deradiowissen.de in unserer Chum-Box. Vielen Dank. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?